Zu Beginn die Morgenstern-Suite Opus 65 von Joachim Faber. 8 Klavierstücke mit dem Titel Moleküle 1, das Knie, der Tanz, die Rehlein, der Seufzer, die Schildkröte, der Hahn und Moleküle 2. Es spielt die Pianistin Gitta Schneider im Februar 1973. Thank you. Die Pianistin Gitta Schneider in einer BR-Studioaufnahme aus dem Jahr 1973 mit der Morgenstern-Suite für Klavier Opus 65 von Joachim Faber. Wir bleiben noch einen Moment bei Klaviermusik mit drei Bagatellen von Fritz Froschhammer, Reifblumen, Der Gärtner und Nacht. Sie hören Ariane Kufner im Juli 1991, damals Studentin am Richard-Strauss-Konservatorium in München. Thank you. Greifblumen, der Gärtner und Nacht. Das waren drei Bagatellen von Fritz Froschhammer, gespielt von Ariane Kufner im Juli 1991, damals als Studentin des Richard-Strauss-Konservatoriums in München. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit einem Werk von Kurt Brüggemann, 60 Akkorde, die Suite für Streichorchester in 6 Sätzen. Die Aufnahme vom Juni 1956 bringt die Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Kurt Striegler. Thank you.

Thank you. Thank you. Münchner Philharmoniker geleitet von Kurt Striegler mit der Sessanta Corda Suite von Kurt Brüggemann. Im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 heißt es in den kommenden 22 Minuten Epiphyte, ein Werk für Flöte und Kammerensemble von Klaus K. Hübler. Wir hören die Aufnahme vom Oktober 1989 mit dem Flötisten Pierre-Yves Artaud und dem Ensemble Köln, geleitet von Robert H.P. Platz. Thank you. Epiphyte für Flöte und Kammerensemble von Klaus K. Hübler in einem Mitschnitt vom Oktober 1989. Sie hörten den Flötisten Pierre-Yves Artaud und das Ensemble Köln unter Robert H.P. Platz. Minas Bobodakis ist unser nächster Komponist. Wir hören sein Werk Askese Salvatores Dei nach Texten von Nikos Kazantzakis. Es singt der Chor des Bayerischen Rundfunks, einstudiert von Robert Blank. Es spielt das Münchner Rundfunkorchester, dirigiert von Ulf Schirmer, im November 2013 in der Münchner Herz-Jesu-Kirche. Thank you. Thank you. Salvatoris Dei, Askese, ein Werk von Minas Bobudakis nach Texten von Nikos Kazantzakis. Sie hörten den Chor des Bayerischen Rundfunks, einstudiert von Robert Blank, und das Münchner Rundfunkorchester, Gesamtleitung Ulf Schirmer, im November 2013. Es folgt ein kurzes Chorstück von Rochus Gebhardt, Fliegenpilze für gemischten Chor a cappella. Sie hören den Jugendchor der Landesblindenanstalt München, geleitet von Alfons Forstpointner, im März 1966. Der gemischte Jugendchor der Landesblindenanstalt München, geleitet von Alfons Forstpointner im März 1966, mit Fliegenpilz von Rochus Gebhardt nach einem Text von Friedrich Georg Jünger.